Der zweite Brief des Paulus an die Thessalonicher. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde zu Thessalonich in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Wir sollen Gott danken alle Zeit um euch, liebe Brüder, wie es billig ist. Denn euer Glaube wächst sehr, und die Liebe eines jeglichen unter euch allen nimmt zu gegeneinander. Also, dass wir uns euer rühmen unter den Gemeinden Gottes von eurer Geduld und Glauben in allen euren Verfolgungen und Trübsalen, die ihr duldet, welches anzeiget, dass Gott Recht richten wird und ihr würdig werdet zum Reich Gottes, über welchem ihr auch leidet. Nachdem es Recht ist, bei Gott zu vergelten Trübsal denen, die euch Trübsal anlegen, euch aber, die ihr Trübsal leidet, Ruhe mit uns. Wenn nun der Herr Jesus wird offenbart werden vom Himmel samt den Engeln seiner Kraft und mit Feuerflammen Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen und über die, so nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesu Christi. Welche werden Pein leiden, das ewige Verderben, von dem Angesichte des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Wenn er kommen wird, dass er herrlich erscheine mit seinen Heiligen und wunderbar mit allen Gläubigen. Denn unser Zeugnis an euch von demselbigen Tage habt ihr geglaubet. Und derhalben beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und erfülle alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in der Kraft. Auf dass an euch gepreiset werde der Name unseres Herrn Jesu Christi und ihr an ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesu Christi.